Good morning. Guten Morgen. I hope you're all doing okay. Ich hoffe, es geht euch allen gut. You see, we are dressed in long clothes. Look at this. Seht ihr, wir haben heute lange Kleidung an. Even Daniel. Selbst Daniel. That means it's getting cold in Sao Paulo. Denn in Sao Paulo wird es langsam kalt. Good morning, good morning. It's good to see you. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Yesterday we had the first live at 8 o'clock instead of 7:30. Gestern hatten wir das erste Live um 8 Uhr anstatt 7:30 Uhr. And it actually seemed to be better. Und es scheint besser zu sein. For the people who are watching it. Für unsere Leute, die uns zuschauen. Now I know that you can never make everybody happy. Ich weiß, man kann nicht alle zufriedenstellen. We don't live to make everybody happy. We live to make Jesus happy. You know, und wir leben auch gar nicht dafür, dass wir alle glücklich machen. Wir leben, um Jesus glücklich zu machen. That's the most important. Das ist das Wichtigste. But we've just tried to find the best solution for most of the people who are watching. Aber wir versuchen trotzdem, die beste Lösung für die meisten von euch zu finden. It's good to see so many people of you. Es ist so gut, so viele von euch zu sehen. It's good to get so many testimonies all the time. Und so viele Zeugnisse zu bekommen. Wir waren am Wochenende in Goiânia. Really amazing conference. Und hatten eine fantastische Konferenz. He transmitted it live on YouTube. Die wir live auf YouTube übertragen haben. YouTube. And it's still there. You can watch it. Ihr könnt sie nach wie vor nachschauen. I think it's called Congresso Nova Alianza. Es müsste Congresso Nova Alianza heißen. So, Nova Alianza. And we still get so many testimonies of miracles coming. Und wir bekommen immer noch Zeugnisse zu Wundern. Yes. And Murilo, who is our, is taking care of all the general things of our ministry. Murilo, der sich um all die grundlegenden Dinge in unserem Dienst kümmert. He woke up yesterday, Monday morning. Ist gestern Montagmorgen aufgewacht. The message, he said, I don't know if this is from the Holy Spirit or if it's just me, my excitement. Und hat mir eine Nachricht geschickt. Ich weiß nicht, ob das vom Heiligen Geist ist oder ob es nur meine eigene Begeisterung ist. So many testimonies of miracles come in. Es kommen so viele Zeugnisse von Wundern herein. He said, I think we should do these conferences frequently with just a very small amount of people. Er sagte, ich denke, wir sollten solche Konferenzen regelmäßig machen, nur mit wenigen Zuschauern. Nur mit minority persons. And then just transmit it on live. Und dann stellen wir sie alle einfach online. And let all the people enjoy it for free. Sodass es alle anderen kostenlos anschauen können. Internet. So we are thinking about it. Wir denken jetzt darüber nach. What are we going to talk about today? Worüber werden wir aber heute reden? This morning when I got up. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich den Impuls, ein bisschen Zeit mit Römer 5 zu verbringen. I'm going to use the Passion Translation. Ich werde die Passion-Übersetzung benutzen. Unfortunately, we talked about it this weekend. Wir haben dieses Wochenende darüber gesprochen. How sad that the Passion Translation does not exist in Portuguese. Wie traurig es ist, dass es die Passion-Übersetzung nicht auf Portugiesisch gibt. But honestly, if you speak English, I think it's become one of my favorite versions. Wenn du Englisch sprichst, also für mich ist sie zu einer meiner Lieblingsübersetzungen geworden. I tell you why. Und ich sage euch auch warum. One, it makes the Bible come alive like no other Bible I know. Zum einen lässt sie die Bibel lebendig werden wie keine andere Übersetzung, die ich kenne. Number two, when you actually compare it with the original message of the Bible, it's really accurate. Und zweitens, wenn man sie mit dem Originaltext vergleicht, ist sie wirklich sehr akkurat. Genau der Bibel. Ela bem certeira, ela bem coerente. A lot of those modern translations, they are not very accurate with the original. Viele von den modernen Übersetzungen stimmen nicht sehr exakt mit dem Ursprungstext überein. This one I personally found it is. Doch bei dieser habe ich persönlich entdeckt, dass sie stimmt. Ela bem coerente, bem fiel ao original. So look at Romans chapter 5 verse 1. Okay, schauen wir uns Römer 5 Vers 1 an. So 5 versículo 1. Are you doing a Gracie now? So we're doing a Gracie. Ah, let me confirm in the versículo. Gracie, she's really, I mean, she translates flawlessly now. A Grace tem traduzido de maneira perfeita agora. I was so shocked yesterday. Eu fiquei chocado ontem. But she, the chapters and the verses, I think, they're mas a little confusing. Mas é sempre um problema for capítulo e versículo, para mim também. I know we all have one thing with the other, don't we? So look at verse 1. Schauen wir uns Vers 1 an. Our faith in Jesus transfers God's righteousness to us. Unser Glaube in Jesus transferiert Gottes Gerechtigkeit auf uns. If you would write stop here and grasp this truth in your heart, really write it on your heart. Wenn du hier aufhören würdest zu lesen, nur diese Wahrheit auf dein Herz schreibst, wirklich schreib sie jetzt auf dein Herz. This would be life-changing for you. Dann würde sich dein Leben verändern. Look, God's righteousness has not been given to you. Schau, Gottes Gerechtigkeit wurde dir nicht gegeben. It's been transferred to you. Sie wurde auf dich transferiert. You know what transferred means? Weißt du, was transferieren bedeutet? It means that his own has been put on your account. Es bedeutet, dass sein Besitz auf dein Konto übertragen wurde. So if I have 10,000 on my bank account and I transfer it to you, wenn ich 10,000 Euro auf meinem Bankkonto habe und ich transferiere sie auf dein Konto, weißt du, was das bedeutet? It means I have it no more and you have it. Es bedeutet, dass ich sie nicht mehr habe und du hast sie. Have you ever thought about this? Hast du darüber schon einmal nachgedacht? Are you saying that then God's righteousness has been taken from him and put on my account? Right. Reinhard, willst du damit sagen, dass Gottes Gerechtigkeit von ihm genommen wurde und auf mein Konto überwiesen wurde? You said if you transfer it, you don't have it anymore, and I have it. So that means God doesn't have it anymore. Wenn du sagst, du hast es transferiert und hast es nun nicht mehr, bedeutet dies, dass Gott es nun auch nicht mehr hat? It's a shocking thought, isn't it? Das ist ein schockierender Gedanke, nicht wahr? Aber genau das möchte ich sagen. You see, God didn't only just give you something. Du siehst, Gott hat dir nicht nur etwas gegeben. His to you and yours was transferred to him. Sondern seins wurde auf dich übertragen und deins wurde auf ihn übertragen. Do you know, the longer I think about the finished work of the cross, the more I realize how little I've really understood. Wisst ihr, je mehr ich über das vollbrachte Werk am Kreuz nachdenke, desto mehr erkenne ich, wie wenig ich eigentlich begriffen habe. The more I realize it's bigger and more beautiful than our minds can ever comprehend. Je mehr ich es studiere, desto mehr erkenne ich, dass es so viel größer und herrlicher ist, als unser Verstand jemals erfassen kann. So Reinhard, what do you think when God transferred his righteousness, he wasn't righteous anymore? Yes, that's what I'm saying. Was denkst du da, Reinhard? Wenn Gott seine Gerechtigkeit übertragen hat, war er dann nicht mehr gerecht? Ja, genau, das sage ich. Look, God, that didn't just give you a gift. Schaut, Gott hat euch nicht nur ein Geschenk überreicht. Hier ist das, was es tatsächlich ist. In 2. Korinther 5:21 sagt Folgendes. Er, der von keiner Sünde wusste, became sin for us. Er wurde zur Sünde für uns. He didn't carry us into the cross only. Er trug sie nicht nur ans Kreuz. You know, we have this idea that on the cross a righteous Jesus died. Wir haben diese Vorstellung, dass ein gerechter Jesus am Kreuz starb. But you know what? There's a much deeper truth than that. Doch wisst ihr, es gibt hierbei eine viel tiefere Wahrheit. Righteous people don't deserve the death on the cross. Denn gerechte Menschen verdienen den Tod am Kreuz nicht. Jesus literally took our sinful nature and died on the cross as a sinner. Jesus hat buchstäblich unsere sündhafte Natur übernommen und starb als Sünder am Kreuz. Ich kenne all die Bibelverse, die ihr jetzt vielleicht herausschreit. Jesus war gerecht, Jesus war gerecht. Das stimmt natürlich und du warst auch ein Sünder und bist es jetzt nicht mehr. Du bist kein Sünder, der aus Gnade gerettet wurde, mein Freund. Denn es hat eine Übertragung stattgefunden. Became his debt and his plus became now your plus. Deine Schuld wurde zu seiner Schuld und sein Plus wurde nun zu deinem Plus. O que é de positivo nele, aquilo que está bem contra ele se tornou seu. So on the cross, through faith in Jesus Christ, that's what Paul is telling us here. Am Kreuz durch den Glauben in Jesus Christus, das sagt uns Paulus hier. Righteousness of God, which is perfect, has been transferred to me, but my sinfulness has been transferred to him. Wurde die Gerechtigkeit Gottes, die perfekt ist, auf mich übertragen, doch meine Sündhaftigkeit wurde auf ihn übertragen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht? All of his life, Jesus always referred to God as his father. Dass Jesus während seines ganzen Lebens von Gott als seinem Vater gesprochen hat. Always. Por toda immer. Sua vida na terra. Look at Matthew, Mark, Luke and John. Schaut euch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes an. The most offensive things that Jesus did. Dies war eines der anstößigsten Dinge, die Jesus getan hat. Because in the Jewish culture, the name of God was so holy. Denn in der jüdischen Kultur war der Name Gottes so heilig. You didn't even speak it out. dass man ihn noch nicht einmal aussprechen durfte. Und nun kam dieser Mann daher, der sagte, dass Gott, dessen Namen man gar nicht aussprechen durfte, sein Vater ist. And he goes even further. Und er ging sogar noch weiter. He says, if you've seen me, you've already seen my father, which is God. Und sagte, wenn ihr mich seht, seht ihr meinen Vater, der Gott ist. He says, my father and me, we're exactly one. Mein Vater und ich sind vollkommen eins. This Jesus, who never talked about God, but always talked about his father. Und dieser Jesus, der niemals von Gott sprach, sondern immer von seinem Vater. It's not true. He did talk about God. Nein, so stimmt das natürlich nicht. Er sprach schon von Gott. Aber er bezeichnete Gott immer als seinen Vater. Look how in the very beginning he taught the disciples to pray. Schaut, wie er die Jünger ganz am Anfang zu beten lehrte. Er sagte nicht, betet zu Gott. He said, pray like this, our Father who is in heaven. Er sagte, betet folgendermaßen, unser Vater im Himmel. So you see, the interesting thing was, all the time it was his Father. Seht ihr, das Interessante ist, es war immer sein Vater. When the transference took place, he didn't call him father anymore. Doch als die Übertragung stattgefunden hatte, nannte er ihn nicht mehr Vater. On the cross he shouted, my God, why have you forsaken me? Why didn't he shout, my father, why have you forsaken me? Am Kreuz rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er nicht gerufen, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr warum? Because there was a transference, he now was a sinner on the cross. Weil eine Übertragung stattgefunden hatte, nun war er ein Sünder am Kreuz. Take only your sins, he took your sinful nature. Er hat nicht nur deine Sünde auf sich genommen, er hat deine sündhafte Natur angenommen. The cross, simply to Jesus carrying our sins. Wir haben das Kreuz darauf beschränkt, dass Jesus unsere Sünde getragen hat. If this is what you believe, wenn du das glaubst, you will struggle with sin all of your life. Wirst du dein ganzes Leben lang mit Sünde kämpfen. Never. Will you have victory over sin? I guarantee you. Du wirst niemals Sieg über Sünde gelangen. Das erlangen, das garantiere ich dir. Weißt du warum? Getting forgiveness for your sins. That's what the cross is to you. Weil du immer wieder zum Kreuz rennen wirst, um Vergebung für deine Sünden zu erhalten. Das ist das Kreuz dann für dich. On the cross, Jesus carried away my sins. Now the blood is enough to forgive me my sins for always. Denn am Kreuz trug Jesus deine Sünden. Das Blut ist nun genug, um dir deine Sünden zu vergeben. Immer. While this is true. Auch wenn das stimmt, it's a very, very limited truth. Ist es eine sehr, sehr beschränkte Wahrheit. And you will always have what your heart believes. Und du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. So your heart needs to believe in this power of transference. Deshalb muss dein Herz an diese Kraft und der Übertragung glauben. Was heißt das? Jesus actually became sinner on the cross. That means through this transference I became righteousness. Das heißt, wenn Jesus durch das Kreuz tatsächlich zum Sünder wurde, dann wurde ich durch diese Übertragung zur Gerechtigkeit. Ich stelle dir eine Frage. Will sinner always sin? Wird ein Sünder immer sündigen? Of course. Klar. Selbstverständlich. Wie Hunde immer bellen werden. Sinners will always sin. Sünder werden immer sündigen. Now you can train the dog to bark less. Du kannst den Hund zwar erziehen, dass er weniger bellt. But under pressure he will still bark. Doch unter Druck wird er dennoch bellen. You can train a sinner to sin less. Genauso kann man einen Sünder dazu erziehen, dass er weniger sündigt. Doch unter Druck wird er immer noch sündigen. Was passiert also? We see ourselves as sinners saved by grace, so we train ourselves to sin less, but we still sin under pressure. Wir betrachten uns selbst als Sünder, die aus Gnade gerettet wurden. Deshalb erziehen wir uns, damit wir weniger sündigen, doch unter Druck sünden wir nach wie vor. Through faith, a transference, not only a forgiveness happened. Paulus erklärt uns, dass durch den Glauben eine Übertragung stattgefunden hat, nicht nur eine Vergebung. Now he's in the minus. I was in the minus, now I'm in the plus. Jesus war im Plus, nun ist er im Minus. Ich war im Minus, nun bin ich im Plus. Eu estava negativado e agora eu fui para uma conta positiva. So, look, what is the result of this? Schau, was ist das Resultat hiervon? And he now declares us flawless in his eyes. Er erklärt uns nun in seinen Augen als makellos. Let me explain something to you. Lasst mich euch etwas erklären. There is such a huge problem in the church today. Es gibt heute ein so großes Problem in der Kirche. And that is the church constantly disagrees with God. Weil sie Gott permanent widerspricht. Discordando de Deus. Constantly. Konstant. God looks at everybody who put his faith in Jesus Christ. Gott betrachtet jeden, der seinen Glauben in Jesus Christus gesetzt hat. Because I've actually done a transference, not just taking away your sin. Und sagt, weil ich tatsächlich eine Übertragung vorgenommen habe und nicht einfach nur deine Sünde wegnahm, Ich habe tatsächlich dein Wesen verändert. A única maneira de... Deshalb kann ich dich nun nur noch als makellos sehen. We only see the flaws in ourselves. Doch was machen wir? Wir sehen nur unsere eigenen Makel. Wir sehen die Fehler an uns, wir sehen die Fehler an den anderen. Die Lösung ist, glaube von ganzem Herzen an die Übertragung. Do you know, yesterday I talked about perception. Gestern habe ich über Wahrnehmung gesprochen. Denn Gott hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt und mit mir über die Kraft der Wahrnehmung gesprochen. Und ich habe Folgendes gesagt. You will never have as much from God as God has given to you through Christ. Du wirst nie so viel haben, wie Gott dir durch Christus gegeben hat. No. Niemals. You will have as much from God as is your perception of God. Du wirst nur so viel von Gott haben, wie deine Wahrnehmung von Gott ist. If you have the wrong perception, you're not going to experience whatever he has. Wenn du die falsche Wahrnehmung hast, wirst du nie erleben, was er für dich hat. So einfach ist das. You have the perception that you're a sinner who has been forgiven past, present and future. Das heißt, wenn du die Wahrnehmung hast, dass du ein Sünder bist, dem die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden vergeben wurden, ein Sünder, der aus Gnade gerettet ist, that's how you will always live. Dann wirst du immer so leben. You'll always sin, but you will always be forgiven. Du wirst immer sündigen, aber dir wird immer wieder vergeben werden. That's better than many other Christians live. Zumindest ist das besser, als viele andere Christen leben. Denn viele Christen denken, wenn sie sündigen, verlieren sie ihre Erlösung. So to believe that you're always forgiven, it's already a step up, but it's not how God wants us to live. Wenn du also glaubst, dass dir immer vergeben wird, dann ist das bereits eine Stufe weiter, doch es ist immer noch nicht die Lebensweise, die sich Gott für uns wünscht. Die Lebensweise, die sich Gott für uns wünscht, ist, dass wir tatsächlich von ganzem Herzen über die Übertragung seines Wesens glauben. Was würde geschehen, wenn du das ergreifen würdest, was Römer 5,1 sagt? Because I've put my faith in Jesus, wenn du aussprechen würdest, weil ich meinen Glauben in Jesus gelegt habe, bin ich nun makellos. So wie du dich in deinem Herzen betrachtest, wirst du auch handeln. Look how faith works. Schau, wie Glaube funktioniert. Wir haben darüber an diesem Wochenende in Goiânia gesprochen. Faith is the evidence of things you don't see. Glaube ist das Überzeugtsein, die Beweisführung von Dingen, die man nicht sieht. Was haben wir getan? Wir betrachten uns selbst und sehen unsere Fehler, die wir gemacht haben. Therefore we believe we are not perfect. Deshalb glauben wir, dass wir nicht perfekt sind. This becomes a vicious cycle. Dies wird zu einem Teufelskreis. Faith is the evidence of something you don't see. Doch Glaube ist das Überzeugtsein von Dingen, die du nicht siehst. We wait until we see the evidence with the natural eyes that we are flawless to believe that we are flawless. Wir warten, bis wir den Beweis dafür, dass wir makellos sind, mit unseren natürlichen Augen sehen. Somos perfeitos para aí sim crer. That's not faith. Doch das ist nicht Glaube. Faith looks at the cross and says, I can't see anything in my daily life, but I believe it. Glaube blickt auf das Kreuz und sagt, ich sehe nichts davon in meinem täglichen Leben, aber ich glaube es. I see how I mess up. Ich sehe, wie ich Dinge vermassle. Ich sehe, dass ich immer noch zornig werde. Ich sehe, wie ich dies und das tue. Doch ich habe mich entschieden, auf das Kreuz zu schauen. Und ich habe mich entschieden, dass ich durch das, was Jesus am Kreuz getan hat und nicht durch meine eigene Tat, makellos bin. Wenn du dich in deinem Herzen also genauso makellos ansiehst, wie Gott dich sieht, dann wirst du auch nach der Wahrnehmung deines Herzens handeln. Du musst also tatsächlich glauben, was am Kreuz bei dieser wunderschönen Übertragung geschehen ist. Schau, wenn Gott dich anschaut, sieht er dich makellos. Weißt du warum? Because he's simply given the nature of Jesus to you. Weil er dir das Wesen von Jesus gegeben hat. And Jesus took your nature. Und Jesus nahm dein Wesen. That's why the Father said, sorry, there is a separation up between you and me. Deshalb sagte der Vater, sorry, es besteht eine Trennung zwischen dir und mir. What Isaiah 51 says. Schau, was in Jesaja 59,1 steht. But it's not too short to help. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen. But your sins have separated you from God. Doch eure Sünden haben euch von Gott getrennt. So because Jesus didn't only carry your sin, he became sinner for you. Weil Jesus nicht nur die Sünden getragen hat, sondern für dich zum Sünder wurde, separated from God. War er nun getrennt von Gott. That's why he shouted, my God, why have you forsaken me? Because he was a sinner. Deshalb hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er ein Sünder war. He took your sinful nature. Er hat deine sündhafte Natur angenommen. God didn't look at him anymore. Und Gott hat ihn nicht mehr angeschaut. There was a separation now. Es gab nun diese eine Trennung. Separated, you were accepted. In dem Moment, in dem er getrennt wurde, warst du angenommen. Nothing can separate you anymore from him. Nichts kann dich mehr von ihm trennen. This truth. Therefore he says, I am persuaded. Seht ihr, Paulus hat diese Wahrheit verstanden. Deshalb hat er gesagt, ich bin überzeugt. Nothing can ever separate me again from his love. Nothing. Dass mich nichts mehr von seiner Liebe trennen kann. Nichts. Because the separation already happened 2000 years ago. Denn die Trennung ist tatsächlich bereits vor 2000 Jahren geschehen. I'm not connected with God. They're separated from God. Sünder sind nicht mit Gott verbunden. Sie sind von Gott getrennt. This is why I get so frustrated when people say, "Ah, just connect yourself with your Creator." You can't. Deshalb bin ich so frustriert, wenn Menschen sagen, "Ach, verbinde dich einfach mit deinem Schöpfer." Das kannst du nicht. How can you connect yourself with God unless it is through Jesus Christ? Wie kannst du dich mit Gott verbinden, wenn das nicht durch Jesus Christus geschieht? You know, there is no other possibility. Es gibt keine andere Möglichkeit. You can't come to God because you think God is a God of love. Du kannst nicht zu Gott kommen, weil du denkst, dass er ein Gott der Liebe ist. Nein. Has to take possession. Denn Liebe muss Stellung beziehen. God is a God of love, I just come to him. Du denkst, ach, Gott ist ein Gott der Liebe, deshalb komme ich einfach zu ihm. Holy God is going to be instantly dead. Ein Sünder wird in der heiligen Gegenwart Gottes augenblicklich tot sein. The more you think about everything what happened at the cross, the more you have to love Jesus above everything in this world. Je mehr du über das nachdenkst, was am Kreuz geschehen ist, desto mehr musst du Jesus lieben, vor allem anderen in dieser Welt. He is supposed to ever say, just connect yourself with your Creator. Eigentlich sollte niemand sagen, verbinde dich einfach mit deinem Schöpfer. It's such a dangerous thing to say. Das ist eine so gefährliche Aussage. People think they are now connected with God and then one day they die and they go to eternal separation. Denn dadurch denken die Menschen, dass sie mit Gott verbunden sein und eines Tages sterben sie und gehen in die ewige Trennung ein. They die, they go to eternal hell. That's true. Porque essas pessoas vão achar que elas são aceitas e conectadas a Deus e um dia essas pessoas vão morrer e vão passar a eternidade condenadas no inferno. There's only one connection point and that's Jesus. Es gibt nur einen Verbindungspunkt und das ist Jesus. He's the only one who took your sinful nature, so he's the only one who can connect you. Er ist der Einzige, der deine sündhafte Natur weggenommen hat und deshalb ist er auch der Einzige, der dich verbinden kann. To remain in Jesus Christ with everything that you have. Aus diesem Grund muss dein Glaube mit allem, was du hast, auf Jesus ausgerichtet bleiben. Keep taking Jesus out of the equation. Wir nehmen Jesus immer wieder aus der Gleichung heraus. We are strengthened. In Christus sind wir stark. In Christus haben wir Leben. In Jesus, we are a new creation. In Jesus bin ich eine neue Schöpfung. In Jesus, I'm not a sinner anymore. In Jesus bin ich kein Sünder mehr. In Jesus, I'm flawless. In Jesus bin ich makellos. Remove Jesus and what's left? Me. Wenn man Jesus entfernt, was bleibt dann übrig? Ich. Ew. What a mess. Was für ein Fiasko. And then me in my mess is trying to connect to a God that's perfect. How does that work? Und dann versuche ich mich in meinem Chaos mit Gott zu verbinden. Wie soll das funktionieren? You know, here is one of the I think the testimony that I, all the testimonies that I get, my favorite ones are this. Von allen Zeugnissen, die ich erhalte, ist das folgende mein Lieblingszeugnis und ich erhalte es öfter als jedes andere Zeugnis. Eu recebo esse tipo de testemunho mais do que qualquer outro. Since I began to preach the new covenant, this is I've had hundreds and hundreds and hundreds of times. Seit ich begonnen habe, den neuen Bund zu lernen, habe ich es viele hunderte Male gehört. Have such a passionate love for Jesus. Reinhard, thank you. Ich habe so eine leidenschaftliche Liebe für Jesus bekommen. Reinhard, vielen Dank. Por Jesus. Obrigado. You know, we have people in Europe, there is one lady. Wisst ihr, in Europa gibt es zum Beispiel eine Dame, endless hours serving us through translating what we do into German. Die sehr viele zahllose Stunden arbeitete, um uns zu dienen und um das, was wir machen, ins Deutsche zu übersetzen. My God, you have a business, you have a home, you have children, you have a husband. Manchmal denke ich, du meine Güte, du hast ein Unternehmen, du hast ein Zuhause, du hast Kinder, du hast einen Ehemann. Warum arbeitest du so viel? Pay you, I've offered, I don't know how many times. Lass mich dich bezahlen. But you know, the answer has been, a few times she's told me this. Das habe ich ihr immer wieder angeboten. I have such a deep, intimate love relationship with Jesus. I will be eternally thankful. Aber wisst ihr, wie ihre Antwort war? Ich habe so eine tiefe, intime Liebesbeziehung mit Jesus. Ich werde ewig dankbar sein. Out of thankfulness, and so that everybody can, everybody else can experience this too. Ich tue das alles aus Dankbarkeit, damit das auch alle anderen erleben können. So look, the pure Jesus became a sinner. Also schau, der reine Jesus wurde ein Sünder. So now I'm perfect. Und dadurch bin ich perfekt. I've literally received his own nature. Ich habe buchstäblich sein Wesen erhalten. Have to spend time in quiet meditation. Deshalb musst du die Zeit in Ruhe und Meditation verbringen. It's more than any other words in your relationship with God. Du musst diese Worte mehr als alle anderen Worte in deiner Beziehung mit Gott benutzen. You, Jesus. Danke, Jesus. I woke up. I wanted this morning. I actually wanted to sleep a little bit longer. Heute Morgen wollte ich tatsächlich ein bisschen länger schlafen. Because the last week has been very intense with a lot of recording here in German. Denn die letzte Woche war sehr intensiv. Wir haben sehr viele Aufnahmen auf Deutsch gemacht. And it was so intense. I didn't realize that. There's something that can take my energy. Das war so intensiv, ich habe gar nicht gewusst, dass es etwas gibt, das meine Energie aufbrauchen könnte. I thought, what's gonna happen to me? Ich fragte mich, was geschieht mit mir? 60, why am I tired? Ich bin erst 60, warum bin ich müde? So, I wanted already to sleep more. Like from Sunday to Monday when I came home, but I couldn't. Deshalb wollte ich in der Nacht von Sonntag auf Montag, nachdem ich von Gonyanya nach Hause kam, ein bisschen länger schlafen, aber ich konnte nicht. Yeah, and I woke up at 2 o'clock in the morning and I went to bed at midnight. Auch an dem Tag, als ich nach Gonyanya gefahren bin, ich um 2 Uhr morgens aufgewacht und erst um Mitternacht wieder ins Bett gegangen. He always says, was it the Jesus moment? Wenn ich Daniel erzählte, dass ich nicht geschlafen habe, fragte er mich jedes Mal, war es ein Jesus moment? So anyhow, so I don't know. I've last slept a long time, but I wanted to this morning. I really wanted to sleep. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal lange geschlafen habe, doch heute Morgen wollte ich tatsächlich schlafen. You know, I thought if I'm just gonna get a 7-hour sleep. Ich dachte, ich bekomme einmal 7 Stunden Schlaf. Anyhow, what? I woke up very early. Aber ich bin trotzdem sehr früh aufgewacht. About 1 hour. More than actually, about 1.5 hours. Und das Einzige, was 1,5 Stunden lang aus mir herausgesprudelt war. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Thank you so much, Jesus. Jesus, danke. Jesus, danke. Vielen, vielen Dank, Jesus. Jesus, thank you for your deep love for me. Obrigado. Danke für deine Liebe, für deine tiefe Liebe für mich. You did for me on the cross. Danke für alles, was du für mich am Kreuz getan hast. That you are never, ever, ever going to leave me. Danke, dass du mich niemals, niemals verlässt. You know, if you really just think that the perfect one became a sinner. What must have gone through Jesus at that moment? Lass dir dies einmal durch den Kopf gehen, dass der eine Perfekte zum Sünder wurde. Was mag wohl in diesem Moment in Jesus vorgegangen sein? What must have gone through him? Was musste durch in diesem Moment in Jesus vorgegangen sein? Der Schmerz, die Emotionen, die Qualen, dass er von Gott verlassen war. Und er hat es getan, damit du makellos vor Gott sein kannst. Deshalb musst du dich als makellos vor Gott betrachten. Wenn du dich erst einmal als makellos ansiehst, wirst du auch makellos handeln. In Jesus Christ. Durch den Glauben in Jesus Christus. Schaut, wie es weitergeht. Means that we can now enjoy true and lasting peace with God. Paulus sagte, das bedeutet, dass wir nun echten und bleibenden Frieden mit Gott genießen können. Paz com Deus. All because for our Lord Jesus the Anointed One has done for us. Aufgrund dessen, was unser Jesus, der Gesalbte, für uns getan hat. Look, Oli, for one reason. Schaut, es ist nur aus einem einzigen Grund, wegen dem, was Jesus getan hat. And how Christians cannot love Jesus more than any thing and anyone in the world. Ich werde nie begreifen, wie es sein kann, dass Christen Jesus nicht mehr als alles und jeden anderen auf der Welt lieben. Schaut euch nur diese Aussage an. Enjoy. Not only have, enjoy. Das bedeutet, dass wir nun echten und bleibenden Frieden mit Gott genießen können. Nicht nur haben, wir genießen. Lasting peace with God. Da verdadeira e duradoura paz com Deus. Why? Por quê? Because you've prayed 2 hours? Weil du 2 Stunden gebeten hast? No. Because you read your Bible every day? Porque você lê a sua Bíblia. Weil du jeden Tag deine Bibel liest? Nein. Because you give 10% to whatever place you want to give it to? Weil du 10% für irgendetwas gibst? Você quer dar? No. No. Nein. Because you go and help the poor? Porque você ajuda. Weil du den Armen hilfst? Nein. Because you build orphanages? Weil du Waisenhäuser baust? Nein. Because of one and one only, and his name is Jesus. Wegen einem und nur wegen einem, und sein Name ist Jesus. Enjoy lasting peace. Du kannst bleibenden Frieden genießen. How few Christians live in this peace? Never mind not enjoying it. They don't even live in it. Doch leider leben nur sehr wenige Christen mit diesem Frieden, geschweige denn, dass sie ihn genießen. Sie leben noch nicht einmal darin. The Hebrew word peace we all know, shalom. Das hebräische Wort für Friede kennen wir alle, shalom. You know, there are people and groups of people, and I don't want to judge them. Wisst ihr, es gibt Menschen und Menschengruppen, und ich will sie nicht verurteilen. Like it when they greet each other with shalom, shalom, shalom. Aber ich mag es nicht, wenn sie mich mit shalom begrüßen, shalom, shalom. And if I know these people, I don't want to offend people. But if I know, ich möchte niemanden angreifen, doch wenn ich diese Personen kenne, yes, I actually say, we are here in Brazil. Can you speak Portuguese to me, please? Dann sage ich, wir sind hier in Brasilien. Kannst du bitte Portugiesisch mit mir reden? Sprich nicht Hebräisch mit mir, sprich Portugiesisch. Und wenn ich in Österreich bin, dann sprich Deutsch bitte mit mir. Don't throw in some Hebrew words. Streu keine hebräischen Worte ein. Now, let me explain something to you. Lass mich heute etwas euch erklären. I think the first thing I would do is actually study Hebrew. Wenn ich Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich als erstes Hebräisch lernen. Hebräisch. I mean, you need a lot of time. Man braucht dafür viel Zeit. Para estudar hebraico, você precisa de destinar muito tempo. It's the richest language that exists. Das ist die reichste Sprache, die es gibt. Which it has such a depth in Hebrew. Es gibt keine andere Sprache, die solch eine Tiefe hat wie Hebräisch. Und ich würde sie wirklich sehr gerne studieren. People say to me shalom. Warum mag ich es dann nicht, wenn Menschen zu mir Shalom sagen? Aus zwei einfachen Gründen. Because most people who say shalom to me don't even know what it means. Die meisten Menschen, die Shalom zu mir sagen, wissen eigentlich gar nicht, was das bedeutet. So I don't like religious empty words. I don't like that. Und ich mag keine leeren religiösen Worte. Das gefällt mir einfach nicht. I even since I was a teenager, I've never liked religious jargon. I've liked reality, honest, be real. Selbst als Teenager hat mir der religiöse Jargon nicht gefallen. Ich mochte schon immer Ehrlichkeit. Sei echt. So it's become a religious jargon to most people. Und für die meisten ist Shalom eine religiöse Floskel geworden. The second reason why I don't like it. Der zweite Grund, warum ich dies nicht mag, ist, the majority of people who've ever said Shalom to me don't even live Shalom. Dass die Mehrheit der Menschen, die mich mit Shalom begrüßen, gar nicht im Shalom leben. You're trying to give me something that you don't experience yourself. That's like religion. That's Pharisees. That's hypocrisy. Es ist so, als ob sie mir etwas geben wollten, das sie selbst gar nicht erleben. Genauso war es bei den religiösen Menschen, den Pharisäern. Das ist Heuchelei. Lebe Shalom, dann kannst du zu mir kommen und Shalom sagen. Of course, in the New Testament we don't have any Hebrew manuscripts. Außerdem haben wir gar kein hebräisches Manuskript des Neuen Testaments. Beim Alten Testament. Aramaic and Greek. Sondern nur ein aramäisches und griechisches. So the Hebrew word from where the Greek word comes from. Das Wort, das im Hebräischen Shalom heißt, heißt auf Griechisch Eirene. Greek word doesn't come from the Hebrew word. Porque a palavra grega não vem da palavra hebraica. But the Greek word that we use for the same word that the Hebrews use in their language. Mas a palavra grega para a mesma palavra usada pelos hebreus, pelo povo judeu no aramaico. So while the Hebrews say shalom, the Greeks say Irene. Então, enquanto no hebraico dizemos shalom, no grego nós dizemos Irene. So what does this peace mean? Was bedeutet dieser Friede eigentlich? Peace, first of all, it means a completely perfect restoration. Zuerst einmal bedeutet er vollkommene, perfekte Wiederherstellung. When somebody broke a bone, wenn jemand sich einen Knochen gebrochen hat, and then the bone was out of place, it was like broken and misplaced. Und der Knochen nicht mehr an der richtigen Stelle sitzt. What did they do? Was macht man dann? They put the bone together and then they stabilized it. Man setzt den Knochen wieder zusammen und stabilisiert ihn. Colocando, juntando os ossos ali. When the bone has grown absolutely 100% perfect together. Wenn der Knochen wieder hundertprozentig und perfekt zusammengewachsen ist. There is nothing anymore that shows that it's not perfectly united. Das heißt, es gibt nichts mehr, was darauf hinweist, dass er nicht hundertprozentig wieder verbunden ist. Demonstraria que não estava havendo ali uma perfeita união. And at the place where it has joined perfectly together, it's stronger than it ever was before. Und er ist wieder an der Stelle, an der er vorher war, dann ist er stärker als jemals zuvor. There is peace. Die Ärzte könnten dazu auch sagen, jetzt gibt es hier Frieden. So when the Bible talks about peace in the New Testament, wenn die Bibel im Neuen Testament von Frieden spricht, talks about the relationship is so 100% perfect restored that it can't be broken anymore at that same place. Sagt sie damit, dass unsere Beziehung zu Gott so gut und hundertprozentig wiederhergestellt ist, dass sie an dieser Stelle nie wieder zerbrochen werden kann. Das heißt, du kannst deine Erlösung nicht mehr verlieren. The thing you can do is choose to reject your faith. Das Einzige, was du durch deinen freien Willen tun kannst, ist, dich dafür zu entscheiden, deinen Glauben aufzugeben. Because this peace is by faith. Denn dieser Friede ist an Glauben gebunden. So the only way a Christian who's placed his hope and faith in Jesus Christ, für einen Christ, der seine Hoffnung und seinen Glauben in Jesus Christus gesetzt hat, will not go to heaven, gibt es deshalb nur einen Weg, um nicht in den Himmel zu kommen. Thought about it very well. Und zwar folgenden. Er muss sagen, ich habe intensiv darüber nachgedacht. I understand what happened to the cross. Ich verstehe, was am Kreuz passiert ist. I choose to reject this and not to believe in it. Und ich entscheide mich dafür, dies abzulehnen und nicht daran zu glauben. Not to believe in the sacrifice of Jesus Christ for my sins. Ich entscheide mich, nicht an das Opfer von Jesus Christus für meine Sünden zu glauben. It's the only way a Christian can ever not be saved. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ein Christ nicht gerettet werden kann. You lose your salvation? No. Kannst du also deine Erlösung verlieren? Nein. Can you reject it? Yes. Kannst du sie ablehnen? Ja. God will always honor your free will. Denn Gott wird deinen freien Willen immer respektieren. But look at this. Doch schau, was hier steht. This means that we are perfectly righteous and this transferring happened. Wir wurden vollkommen gerecht, also diese Übertragung fand statt. That we can enjoy true and lasting peace. Damit wir echt und bleibenden Frieden genießen können. With God. Mit Gott. So look at this. Also schau. As far as God is concerned, you and him are so perfectly joined together that this cannot be broken anymore. Aus Gottes Sicht bist du mit ihm so perfekt verbunden, dass diese Verbindung nie mehr zerbrochen werden kann. Habos juntos que essa aliança, esse vínculo não pode mais ser quebrado. Do you know why? Weißt du warum? Because Jesus is our Prince of Peace, not you. Weil Jesus unser Friedensfürst ist, nicht du selbst. Prayed, you worked hard and you're a good Christian. Du hast keinen Frieden mit Gott, weil du gebetet und hart gearbeitet hast und ein guter Christ bist. Because you orou, jejuou, because you're a good Christian. So as far as God is concerned, you're flawless and between him and you, everything is beautiful. Aus Gottes Perspektive bist du makellos und alles ist gut und schön zwischen dir und ihm. The relationship is so strong, it's been perfectly joined together and it's fine, it's finished. Die Beziehung ist so stark und so gut verbunden, dass alles gut und vollendet ist. Look, wisst ihr? So many Christians have no boldness to take from God what belongs to them. So viele Christen haben keine Kühnheit, um das von Gott zu nehmen, was ihnen gehört. Because they don't enjoy that lasting peace. Weil sie diesen bleibenden Frieden nicht genießen. Because they believe the lie much more than the truth. Weil sie der Lüge mehr als der Wahrheit glauben. They believe, oh my God, I did something wrong. God is going to be mad at me. He's not going to give me anything. Sie glauben, oh meine Güte, ich habe etwas falsch gemacht. Gott wird sauer auf mich sein. Er wird mir nichts geben. Right, I'm not sure if he's going to answer my prayer. Wenn ich bete, bin ich nicht sicher, ob er meine Gebete immer noch beantwortet. Why would you ever think God would respond to a single prayer because of you? Warum kommst du überhaupt auf den Gedanken, dass Gott auch nur ein einziges Gebet wegen dir beantwortet? I have a prayer life like this. My God, I could not build orphanages. I could not support the people who work with me. And I could not be generous. Wenn ich so ein Gebetsleben hätte, könnte ich keine Waisenhäuser bauen. Ich könnte die Leute nicht unterhalten, die mit mir zusammenarbeiten, und ich könnte nicht großzügig sein. Ich würde in ständigem Stress leben. Ah, how are we gonna fix all the problems in Brazilian Kids Care? Ja, wie sollen wir nur die Probleme mit Brazilian Kids Care lösen? Pay all the salaries. Wie sollen wir alle Gehälter bezahlen? Take care of everything we have to take care of. Wie sollen wir für alles sorgen, wofür wir verantwortlich sind? In Germany and I'm part of it. Ah! Und jetzt gibt es auch noch eine Bewegung von Gott in Deutschland und ich bin Teil davon. Und nein. Genauso leben aber manche Menschen. Wisst ihr warum? Weil sie nie sicher wissen, was sie von Gott erhalten werden. Weil sie nie sicher sind, ob alles zwischen ihnen und Gott komplett in Ordnung ist. Ja. You can enjoy lasting, perfect restoration between God and you. Du kannst die bleibende, vollkommene Wiederherstellung zwischen Gott und dir genießen. Not because of you. Nicht wegen dir, but because of Jesus. Sondern wegen Jesus. Look, once Jesus did it, he's not going to go back and change it. Denn nachdem Jesus dies einmal getan hat, er wird nicht wieder mudar isso. Thank Thank you, friends, for supporting us. Geht er nun nicht wieder zurück und ändert es erneut. Eles que compraram seu, vocês são muito bondosos. Think about this. Denkt nur. So many Christians live like this peace depends on them. Wie viele Christen so leben, als ob diese Freude von ihnen abhängig sein würde. Oh, I got up early the morning to pray. Oh, ich bin heute früh aufgestanden, um zu beten. Everything is fine between God and me. Nun ist alles in Ordnung zwischen Gott und mir. Your eyes pop open before you can even think a prayer. You need to have the conviction in your heart that everything is fine. Hör doch, du musst bereits in dem Augenblick, in dem du deine Augen öffnest und noch gar keine Chance zum Beten gehabt hast, in deinem Herzen davon überzeugt sein, dass alles in Ordnung ist. I was a good student in 83. Als ich 83 auf der Bibelschule war, in meinem letzten Jahr, I had a friend there. He was probably one of my closest friends. Hatte ich einen Freund, der damals wahrscheinlich mein engster Freund war. He was from Wales. Er stammte aus Wales. And I went to his home. Ich fuhr zu ihm nach Hause. And we were very, very close. Er war Student im ersten Jahr, während ich kurz vor meinem Abschluss stand. Ele estava no primeiro ano dele e eu já estava concluindo. But in the vacation I went to his home. Doch in den Ferien fuhr ich mit ihm nach Hause. You know how it is. You love each other. You're young. Und ihr wisst ja, wie das läuft. Wir mochten uns, wir waren jung, wir blieben bis zu den Morgenstunden auf. Bis wir dann irgendwann doch einmal schlafen gingen. And then we got a little bit of sleep. Ja, a gente dormiu um pouco. And then suddenly, early in the morning still, we were woken up by a phone call. Und dann wurden wir plötzlich durch einen Telefonanruf aufgeweckt. We didn't have cell phones then. Wir hatten damals noch keine Handys. When the home phone rang, it wakes everybody up in the house. Und wenn das Haustelefon klingelte, weckte es jeden im Haus auf. Tocava, acordava todo mundo na casa. Because it was a small apartment. Das war eine kleine Wohnung. Anyhow, the phone rang and some desperate person called to come and cast out some demons. Das Telefon klingelte und eine verzweifelte Person war am Telefon und sagte, dass wir zu ihr kommen sollen, um ein paar Dämonen auszutreiben. Mein Freund sagte, Reinhard, gehen wir. Also zogen wir los. Es war so lustig. We walk into this house and these demons began to manifest themselves. Wir betraten dieses Haus und die Dämonen fingen an, sich zu manifestieren. The demons screamed. Und sie schrien, you have no authority over me. Ihr habt keine Autorität über uns. Because you didn't even read your Bible and pray this morning. Denn ihr habt heute Morgen noch nicht einmal eure Bibeln gelesen und gebetet. Before I could think, my friend shouted. Bevor ich darüber nachdenken konnte, rief mein Freund. My authority is not in Bible reading and praying. My authority is in Jesus. Get out. Meine Autorität kommt nicht vom Bibellesen und Beten. Meine Autorität kommt von Jesus. Verschwindet. Und sie verschwanden. Überlegt doch. We think that our relationship with God is perfect because of what we do right. Wir denken, unsere Beziehung mit Gott sei perfekt wegen den Dingen, die wir richtig machen. This way you can never enjoy lasting peace. Auf diese Weise kannst du niemals bleibenden Frieden genießen. First of all, you can't enjoy it. Erstens kannst du ihn nicht genießen. Secondly, it won't last because it will only last as long as you're a good boy or a good girl. Und zweitens wird er nicht bleiben, denn er bleibt nur so lange, wie du ein guter Junge bzw. ein gutes Mädchen bist. Lasst uns die Religion hassen, Leute. Lasst uns das vollbrachte Werk des Kreuzes, bei dem Jesus das Zentrum ist, zurück in die Gemeinde bringen. You're flawless. Du bist makellos. Because Jesus became a sinner. Weil Jesus ein Sünder wurde. Account got empty, so that yours could be full. Sein Konto wurde leer, damit deins gefüllt sein konnte. And therefore, und deshalb, you can always enjoy a perfectly restored relationship. Kannst du immer eine vollkommen wiederhergestellte Beziehung genießen. As God is concerned, it's perfect and it's restored. Von Gottes Seite aus ist alles perfekt und wiederhergestellt. Keep your faith in Jesus. Bewahre deinen Glauben in Jesus. We only learn to look a little bit less at ourselves and a little bit more at Jesus. Our life would already be 50% of the stress would already be gone. Wenn wir nur lernen könnten, ein bisschen weniger auf uns und ein bisschen mehr auf Jesus zu schauen, dann würden wir bereits 50% des Stresses in unserem Leben weghaben. Think about this statement. Denke einmal über diese Aussage nach. A little bit less at yourself and a little bit more at Jesus in the cross, 50% of all your stress would already be resolved. Wenn du nur ein bisschen weniger auf dich selbst blicken würdest und ein bisschen mehr auf Jesus am Kreuz, dann wäre bereits 50% von deinem Stress gelöst. Dann kannst du in Frieden leben. Leute, danke. Cut the lives down. I'm gonna go less than an hour. Ich habe gesagt, dass ich die Lives verkürzen werde. Ich werde weniger als eine Stunde sprechen. Europe. Und ich tue das für meine Freunde in Europa. Even though my team in Europe is divided, auch wenn mein Team in Europa gespaltener Meinung darüber ist, because some of them said, no, you have to teach an hour. Einige von ihnen sagten, nein, du musst eine Stunde lang lehren. Because it's so important. Denn das ist so wichtig. We work day and night to translate it into German. Wir arbeiten gerne Tag und Nacht, um ins Deutsche zu übersetzen. Andere sagten, wir sind ohnehin bereits überarbeitet, eine halbe Stunde ist genug. Also habe ich mich entschlossen, genau die Mitte zu nehmen. Ich werde meine Lives auf 45 Minuten begrenzen, sodass dadurch hoffentlich beide Parteien glücklich sind. Guys, thank you and I will see you tomorrow at 8 o'clock. Leute, danke, wir sehen uns morgen um 8 Uhr. Good people. Ihr seid gute Menschen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Gebt seine Güte weiter, wo immer ihr hingeht. Wir sehen uns morgen.